Und dann sind sie hinein, die zwei. Und ich habe was aufblitzen sehen, wie eine Taschenlampe. Und dann ein Schrei gehört. Und die Blonde kam rausgelaufen, ist zur Straße raufgerannt, als wäre der Teufel hinter ihr her. Aber, weißt du was, Maxen? Weißt du was? Ich sag's dir gleich. Die Dunkle, die kam nicht hinterher. Die kam gar nicht mehr. Deine Frau, Maxen, die ist drin geblieben. Das ist es, was ich der Presse verwickern will, Mister. Der letzte Mann auf Erden sprang von einem Wolkenkratzer ab. Als er am 33. Stockwerk vorbeikam, hörte er ein Telefon klingeln. Der letzte Mann auf Erden saß in einem großen leeren Raum. Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Alte Witze, kalte Witze. Aber sie erschienen weder noch dem, der schweigend in den Monolog vertieft neben Dorothy nach Hause fuhr. Fortsetzung Dialog? Ja. Ja, natürlich. Was hat sich da abgespielt vorhin? Mir ist nur das Dach auf den Kopf gefallen. Lust, darüber zu sprechen? Nein. Das Hotel war ganz leer heute Abend? Ja. Der kleine, dicke Mann, mit dem du dich unterhalten hast, war der einzige Kunde? Ja. Also ließ er sich folgern, dass der Wagen auf dem Parkplatz ihm gehört? Vermutlich. Es war ein kleiner, grüner Lieferwagen. Was? Du hast doch gesagt, mit einem grünen Lieferwagen sei das schreckliche Bild abgeholt worden. Du hast nicht zufällig die Nummer aufgeschrieben? Doch, hab ich. Willst du umkehren? Nein, nein, nicht im Moment. Ich muss noch einmal hin, das bestimmt, aber nicht jetzt. Die Stadt lag in ihrem allnächtlichen Koma, als wir zurückkehrten. Ihre solide Bürgerschaft auf ihren tugendhaften Liegestätten und hatte, wollen wir hoffen, vom kommenden Tag nichts Schlimmeres zu gewärtigen als angebrannten Speck zum Frühstück. Dorothy lehnte es ab, die Treppen zu erklimmen zwecks einer letzten Zigarette oder einer Tasse Kaffee oder eines Drinks. Was sich als günstig erwies, denn ein unerwarteter Gast wartete schon auf mich. Julias Mutter. Du bist überrascht, Johnny? Tja, also, ja. Was führt dich hierher, Helen? Johnny, ich bin egoistisch und schlecht gewesen. Ich würde dich nicht unbedingt erkennen nach der Beschreibung. Aber sie ist richtig. Was hast du getan, was das eine oder andere wäre? Ich habe dich von Paris weggeholt. Du hast mich gerufen und ich bin gekommen. Hättest du es für jemand anderen getan? Nein. Siehst du, Johnny, und das wusste ich. Dafür hängt dich niemand, Helen. Sprich nicht von hängen, Johnny. Helen. Du glaubst eigentlich an nichts, Johnny, oder? Nicht wirklich. Aber ich? Ich glaube zum Beispiel an eine Art von Strafgericht. Schon auf dieser Welt. Nicht, dass der Menschen, das kann grausam sein und falsch, nein, an eines, das von selbst aus jeder bösen Tat entsteht. Ich hätte Vertrauen haben sollen zu diesem Glauben. Ich hätte den Dingen ihren Lauf lassen sollen. Aber ich habe versucht, einzugreifen und nachzuhelfen. Helen, was soll das? Johnny, ich weiß alles. Ich war nicht ehrlich mit dir, Johnny. Das kann man ja nachholen. Julia hat mir alles erzählt. Das Schreckliche ist, wir waren uns näher, sie und ich, in den Monaten vor ihrem Tod als je zuvor. Was hat sie dir erzählt? Von den Briefen und den Anrufen und den Geburtstagskarten. Das war teuflisch von dir, Johnny. Was ging in dir vor? Du musst ein sehr kranker Mensch sein, weißt du das? Nein. Es nicht zu wissen gehört zur Krankheit. Habe ich richtig verstanden? Du hast mich von Paris hierher geholt, damit ich jemanden suche, den ich nach deiner Überzeugung getötet habe? Oder wie? Ich hätte es nicht tun dürfen. Du hast es getan. Gott möge mir verzeihen, ja. Dann hast du allerdings wenig Recht, von Krankheit zu sprechen. Sei nicht böse mit mir, Johnny. Das bin ich nicht. Fahre nach Paris zurück in dein anderes Leben. Hier haben wir genug gehabt von Tod und Sterben. Fahre, Johnny. Es kommt ein bisschen spät, meinst du nicht? Ich werde niemandem etwas sagen. Ich verspreche es dir. Das kannst du gar nicht mehr versprechen, Helen. Würdest du mir verraten, was das Motiv war für meine Schurkerei? Jemand hat dir gesagt, dass Julia deine Tochter umgebracht hat. Ich weiß eine neue Version der alten Geschichte. Der Kaiser hat nicht nur keine neuen Kleider. Er ist gar kein Kaiser. Es gibt ihn nicht einmal. Sie saß da, das Gesicht ganz weiße Haut und feine Knochen. Verurteilte nicht, verzieh nicht, tat nichts, wollte nichts, war nicht sie. War ein Irrtum. Erzähl mir, was passiert ist, Helen. Das weißt du doch, Johnny. Wie sehr du dich täuscht. Tu mir das bitte nicht an. Sie haben alle ihre Strafe bekommen, Johnny. Jeder Einzelne, der damit zu tun hatte. Außer mir. Du auch. Ich weiß, wie viel Sarah dir bedeutet hat. Ich habe Sarah auch verloren, Johnny. Und Julia. Und dich. Mich hättest du nie verloren, wenn du dich nicht eingemischt hättest. Närrin. Das ist sehr beleidigend, Johnny. Das hoffe ich. Oh ja, das hoffe ich. Eine gute Beleidigung ist der anderen wert. Womit habe ich dich beleidigt? Helen, machst du eigentlich einen schlechten Witz? Du hast mich einen Mörder genannt. Die Wahrheit kann nie beleidigend sein. Helen, das ist krank. Erzähl mir bitte, was mit Sarah passiert ist. Was willst du? Dich rechtfertigen? Bitte. Was ist passiert? Julia hatte eine Party hier in der Wohnung. Nur ein paar Leute. Ich glaube, es ist ziemlich viel getrunken worden. Mit anderen Worten, sie hatten alle ihr Gehirn ertränkt. Julia hatte plötzlich die Idee, im Cottage weiterzumachen. Sie fuhren in zwei Wagen hinaus. Sarah mit? Sie konnten sie ja nicht gut hier allein zurücklassen. Es hätte ihr schon Schlimmeres passieren können, wenn sie hier geblieben wäre. Johnny. Ja, schon gut. Und? Es war eine Vollmondnacht. Jemand schlug vor, segeln zu gehen. Julia? Ja. Sie packten sich alle in das Ding. Sarah saß auf dem Bug, wie immer. Julia am Steuer. Es wurde weiter getrunken. Und dann? Dann wollte Julia schwimmen. Ja, das wollte sie immer bei solchen Gelegenheiten. Den Knaben zeigen, was ihnen fehlte zu ihrem Glück. Sie hätte eine Stripperin werden sollen. Ach bitte, Julia. Ah ja, schon gut, schon gut. Der junge Walter Templeton übernahm das Steuer. Julia stand im Boot und zog sich aus. Alle lachten und klatschten und schrien und da bekam Sarah auf einmal Angst. Wurde hysterisch, schrie immer, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Dann herrschte Julia sie an. Sie machte es damit nur schlimmer, naja, und irgendwie musste sie sie ja wieder zu sich bringen. Sie hat sie geohrfeigt. Und dann? Sarah verlor das Gleichgewicht und fiel über Bord. Der junge Templeton riss das Steuer herum. Das Boot kenterte. Er ertrank auch.